1. Pharisäernd einig Schriftgelehrt, die aus Jerusalem angereist waren, versammelten sich bei Jesus. 2. Sie bemerkten, dass einig seiner Jünger im IT angewaschen in Handen assen, was nach ihrer Auffassung unrein war. 3. Denn die Pharisäer und el Juden essen nicht, one sich sorgfältig die Hand zu waschen, dasie und der Überlieferung der alten festhalten. 4. Auch essen sie nicht vom Markt, one sich rituell gerinnet zu haben, und befolgen darüber hinaus viel weitere Überliefert Waschungen von Beschen, Krugen und Gefassen. 5. Daraufhin fragten in die Pharisäer und Schriftgelehrten, warum halten sich den Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen brot im IT unreinen Handen. 6. Erwidert ihnen, Jesaja hat treffen von Juk Huchlen prophesied, why geschrieben state, diocese vocat ming im IT den Lippen, doch hers ist weit von mir entfernt. 7. Sie wären mich verjeblich, in dem sie lehren verbreiten, die lediglich menschlich gebot sind. 8. Missaktig Gottes Gebot und haltet stattdessen an menschlichen Überlieferungen fest. 9. Fu fort, tatsächlich setzt der Gottes Gebot außer Kraft, im Jahr eigen Überlieferung zu bewähren. 10. Den Mos hat gesagt, deinen Vater und dein Mutter, und wer Vater oder Mutter verflucht, soll im IT DEM tod bestraft wer den. 11. Aberlert, wenn jemen zu seinem Vater oder seiner Mutter sagt, Corbin, das bedutet line opfergabe, so soll das, was du von mir erhalten contest, Gott geweiht sein. 12. Damit erlaut im, seinen Eltern nichts mehr bezutragen. 13. Auf dies Weise machte Gottes Wort durch überlieften Regeln ungültig und viel anlicht dinst hat 14. Rief die Menschenmensch ernut zu sich und sagt, hort mirl zu und verstet dies. 15. Nichts, was von Ossen in einen Menschen gelangt, kann in unrein Mädchen, viel mehr ist es das, was aus dem Menschen herauskommt, das in Veren reinigt. 16. Wer Oren hat zu horen, der Hor. 17. Als die Mensch verlassen und das Haus betreten hat, fragten in sein Jünger nach der Bedeutung dieser Aussage. 18. Sagt zu ihnen, seid euch so unverstandig? Begreift nicht, das als, was von Ossen in einen Menschen gelangt, in nicht unrein Mädchen kann, 19. Weil es nicht in sein Haus gelangt, sondern in den Magen und dann in den Abtritt ausgeschieden Word, wo derchel Speisen für rein erklärt wer denn. 20. Fu fort, was aus dem Menschen herauskommt, das wären reinig den Menschen. 21. Den aus dem Inneren aus dem Hasen der Menschen. Kommen die Bosen Gedanken herveer, sexuell unmoral, Diebstahl, Mord, 22. Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, Need, Verliumdung, Hochmut und Torheit. 23. All diocese Bos kommt von innen und veren reinig den Menschen. 24. Jesus brach von dort auf und begab sich in die Gegend von Tyrus. A Betrat ein Haus und Wunschter, unbemerkt zu bleiben, doch ist gelang im nicht. 25. Sofort hort ein Frau, deren Tochter von einem bösen Geist besessen war, von ihm, kam und fiel im zu fassen. 26. Die Frau war ein Griechin, genau gesagt ein Syrophoenicierin, und sie bat ihn, den Dämon aus ihrer Tochter auszutreiben. 27. Sagt zu zu ist sollen die Kinder gesättigt werden, denn es ist nicht richtig, das brot der Kinder zu nehmen und es den Handen hinzuwerfen. 28. Sie aber erwidert ihm, J. Herr, doch auch die Hand unter dem Tisch essen von den Krümeln der Kinder. 29. Die sagt o zu wegen diocese wirts gehr hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. 30. Sie ging nach Hause und fand ihr Tochter auf dem Bett liegen und der Dämon war gewitchen. 31. Nachdem das Gebiet von Tyrus verlassen hat, reist über Sidon zum See Genezareth, in das Gebiet der Decapolis. 32. Dort brachten sie einen Torbstammen Mann zu ihm und beten ihn, im die Hand aufzulegen. 33. Jesus nahm in Beseit, weg von der Mensch, legte ihm sein Finger in die Ohren, spuckte und beruht damit sein Zunge, warend zum Himmel blickte. 34. Asufsten sagt zu ihm. Effeter, was bedutet, offner ditch. 35. Sofort auf Nieten sich sein Oren, die Fessel seiner Zunge lost sich, unter Kontakt klar sprechen. 36. Jesus befahl ihnen eindringlich, niemandem davon zu erzählen. Doch je mehr es ihnen einschaffte, desto mehr verbreiteten sies. 37. Sie waren zutiefst erstaunt und sagten, er hat alles gut gemacht, er las die Torben horen und die Stammen sprechen.